Ja, erstmal schön hier zu sein. Können mich alle verstehen? Ja, ist das in Ordnung von der Lautstärke? Nicht zu laut, nicht zu leise. Meine Beziehung zu Menschen, die mir nicht so liegen, vielleicht haben eben so einige gedacht, ach du liebe Güte, was hat denn der Heinrich dem Thomas erzählt? Der hat mir gar nichts erzählt. Warum predige ich über dieses Thema? Jeder Pastor, jeder Mensch hat ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein Steckenpferd, so Lieblingsthemen. Ich beschäftige mich zum Beispiel gerne mit Leitungsthemen. Das andere sind aber auch so Themen, die mit Beziehung zu tun haben. Und wir alle merken, so Gemeinde macht dann richtig Spaß und richtig Freude, wenn die Beziehungen gut sind. Als wir in Mölln anfingen, Gemeinde zu gründen, da habe ich manchmal so gedacht, Thomas, du bist als Pastor nicht erfolgreich, weil die Gemeinde nicht so stark wächst, nicht explodiert. Irgendwann habe ich so gemerkt, aber Mölln ist nie eine riesige Gemeinde gewesen, aber wir hatten tolle Beziehungen. Und da sind Menschen in die Gemeinde reingekommen, auch wenn sie nicht geblieben sind, nicht alle. Manche haben gesagt, also ihr habt da so ein Flair, ein Miteinander, das ist irgendwie schön. Heute Morgen war ich in einer Tankstelle, mein Auto getankt, und als ich rausgegangen bin mit meinem Latte Macchiato, stießen meine Blicke auf eine Zeitung und da war diese Überschrift zu lesen, wir sind im Krieg. Und das, was in Paris passiert ist, ist ja wirklich furchtbar. Und als vierfacher Familienvater denkst du manchmal, in was für einem Klima, in was für einem Land werden deine Kinder aufwachsen? Und es macht Angst. Oder wenn es keine Angst macht, dann ist es zumindest so eine Sorge. Und dahinter steckt ja auch so dieses Phänomen, es gibt so viel Hass in den Beziehungen. Es gibt so viel Konflikte. Als wir vor 2 Wochen auf dem zweiten Leadership Special waren, da haben viele Jugendleiter so davon erzählt. Also das eine ist so das Leben in der Gruppe, aber wir haben im Team, haben wir einfach Schwierigkeiten. Wir verstehen uns nicht, wir haben unterschiedliche Ansichten, wir kommen einfach nicht zueinander. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Beziehung, Liebe einfach unglaublich wertvoll ist. Meine Beziehung zu Menschen, die mir nicht so liegen. Man kann ja so verschiedene Strategien finden. Also ich glaube, jeder hat Menschen, wo er, wenn er die Hand aufs Herz legt, sagt, also mit dem trinke ich nicht so gern Kaffee. Und ich suche eigentlich immer nach einer Gelegenheit, das Gespräch nach kurzer Zeit auch wieder zu beenden. Jeder hat diese Menschen. Und ich glaube, wir alle finden irgendwann so im Laufe unseres Lebens auch bestimmte Strategien. Also es gibt ja Menschen, besonders unter Christen ist das sehr verbreitet, dass man so sagt, hey, ich muss immer freundlich sein. Und dann hat man immer so ein Lächeln, und auch wenn man Menschen vielleicht nicht so mag, dann lächelt man sie an und ist ganz freundlich. Die Gefahr ist natürlich groß, dass du irgendwann so ein Doppelleben führst und du in so einer Zerrissenheit lebst und diese Gedanken immer stärker werden. Also eigentlich würde ich jetzt ganz gern mal anders. Eine andere Strategie, die du fahren kannst, ist vielleicht die, dass du dich ständig fragst, naja, also der andere, der hat bestimmten Grund, so oder so zu sein. Und wenn er gerade nicht gut über mich geredet hat, naja, vielleicht geht's ihm nicht gut und vielleicht hat er gerade in seinem Job Schwierigkeiten oder vielleicht läuft es in der Ehe nicht so. Aber wenn man sich ständig nur mit diesen Fragen auseinandersetzt, der andere hat vielleicht irgendwie seinen Grund oder seine Gründe, dann kann es natürlich sein, dass du Entscheidungen oder wichtige Momente verpasst, wo du auch mal was sagen müsstest. Also es gibt ganz unterschiedliche Strategien, die wir Menschen manchmal unbewusst leben, um auch mit den Menschen so klarzukommen, die uns vielleicht nicht so liegen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich so ein Grund dafür, dass es überhaupt Menschen gibt, über die wir sagen, ist nicht so mein Typ, liegt mir nicht so, kann ich nicht so viel mit anfangen. Was ist eigentlich vielleicht so ein Top Grund, einer der Hauptgründe. Und ich habe so festgestellt, wir Menschen sind da sicherlich sehr verschieden, aber wir alle, der eine mehr, der andere weniger, wir neigen alle dazu, Menschen zu kategorisieren. Und ihr werdet gleich merken, wovon ich spreche. Manchmal passiert es ganz schnell, wir sind in einer Gruppe von Menschen und dann kommen so diese Fragen, ist er reich, hat er viel Geld oder ist er arm? Macht er äußerlich was her, ist er schön oder ist er vielleicht weniger schön? Oder in Deutschland, welcher Konfession gehört er an? Ist er katholisch, ist er evangelisch oder gehört er zu einer FEG oder ist er vielleicht sogar gar nichts? Und sofort passiert etwas in unseren Herzen. Was fährt er für ein Auto? Fährt er ein tolles Auto, ein großes Auto oder ist das, was er hat, fast gar kein Auto? Ist er so jemand, der so beziehungsliebend ist oder ist er auf dieser Beziehungsebene irgendwie schwierig? Ist er intelligent? Oder sagen wir mal vorsichtig, einfach gestrickt. Es gibt so viele Kategorien, in die wir Menschen häufig so denken. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum es manchmal so viel Gräben gibt in unseren Beziehungen. Und dieses Kategorisieren ist im Grunde genommen erstmal gar nicht so schlimm. Gott kategorisiert auch. Für Gott gibt es die Erlösten und zum Beispiel die Unerlösten, aber bei unseren menschlichen Kategorien, da schwingen ganz häufig, und das ist bei Gott anders, so Wertigkeiten mit oder Vorurteile. Und manches davon ist auch irgendwie total verrückt und entspricht überhaupt nicht den Tatsachen, dass wir bestimmte Menschen in so eine ganz bestimmte Schublade hineinstecken, aber irgendwie neigen wir alle dazu, das in bestimmten Situationen zu tun. Wir kategorisieren, wir schauen uns Menschen an und dann stecken wir sie in so ganz bestimmte Schubladen. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Grund. Und dann merken wir ja auch alle, wir sind alle Personen, Menschen mit einer bestimmten Prägung. Ich finde dieses Kapitel in der Bibel, 1. Korintherbrief, ganz interessant, wo Gemeinde sich so spaltet, weil es um eine einzige Frage geht. Wer ist der Leiter unserer Gemeinde? Und da gab es unterschiedliche Ansichten und das hat was mit Prägung zu tun, mit Vorlieben zu tun. Da gab es zum Beispiel die einen, die haben gesagt, also wir gehören zu Paulus, weil er hat unter den bekanntesten Lehrern unserer Zeit studiert. Also Paulus, der hat auch mit den Philosophen unserer Zeit diskutiert. Er hat die Gemeinde gegründet. Er ist unser geistlicher Vater. Also Paulus. Und da gab es andere, die gesagt haben, also Paulus, der schreibt zwar ganz kluge Briefe, aber wenn er predigt, berührt er auch nicht unbedingt mein Herz. Aber der Apollos, das ist jemand, also wenn der in den Raum reinkommt, dann gibt es so dieses Raunen und der ist so der exzellente Rhetoriker. Da ist man tief ergriffen in seinem Inneren und manchmal kommen auch Tränen. Also wir gehören zu Apollos. Und dann gab es andere, die gesagt haben, also weder Paulus noch Apollos, wir sind Petrus-Leute. Und warum haben sie sich für Petrus entschieden? Das waren wahrscheinlich so Leute, die versucht haben, so das Christentum, das Christliche wieder zusammenzubringen mit dem Judentum. Also anders gesagt, der christliche Glaube wieder ein bisschen mehr mit, wir brauchen noch ein paar Regeln und Mensch, wenn der Pastor auch mal auf den Tisch schauen würde und würde sagen, so ist das und es wird nicht mehr geraucht und dies, dann wäre es toll. Also so diese Verbindung. Und vielleicht auch diejenigen, für die der Name eine ganz große Rolle spielt. Petrus war jemand, zu dem hat Jesus gesagt, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und Petrus gehörte zu dem erlauchten Kreis der drei besonderen Jünger. Und vielleicht sind viele diesem Petrus gefolgt, weil er so einen großen Namen hatte. Und dann gab es eine vierte Gruppe, die haben gesagt, wir folgen doch keinem Menschen nach. Es geht uns nur um Jesus. Jesus ist das Allerwichtigste. Aber eigentlich haben sie Jesus vor den Karren ihrer menschlichen Wünsche gespannt. Und ihr merkt, es gibt wahrscheinlich noch hunderte von Gründen, von weiteren Gründen, warum Menschen so aus unserer eigenen Perspektive uns so schwierig erscheinen. Wie kommen wir jetzt an dieser Stelle weiter? Ich habe mal so in mein Herz hineingehorcht und ich habe so festgestellt, da gibt es irgendwie so eine große Ambivalenz. Auf der einen Seite bin ich so jemand, so von außen betrachtet, und meine Frau könnte das mit Sicherheit bestätigen, würde das bestätigen, ich bin immer jemand, der bemüht ist, so eine Verbindung zum anderen herzustellen. Frieden, Verständnis, der andere hatte seine Gründe und ich versuche immer irgendwie so einen Weg zu finden, um das Herz des anderen zu erobern. Dann gibt's aber auch so eine Seite in mir, die manchmal in so eine andere Richtung geht, nämlich in die Richtung, aber der riecht mich jetzt gerade so auf. Und ich möchte jetzt mal am liebsten Klartext sprechen und ich möchte nicht schweigen und ich kann auch nicht verstehen, warum diese Person eben noch so freundlich war und in einem anderen Augenblick bekomme ich mit, dass sie über mich gesprochen hat. Also es gibt, vielleicht geht euch das ähnlich, so eine Ambivalenz. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Was ist unsere Strategie in Bezug auf die Menschen, über die wir sagen, ist nicht so einfach? Jetzt können wir natürlich sagen, hey, nicht jeder in der Gemeinde muss mein Busenfreund sein. Ich muss nicht mit jedem in der Gemeinde 10 Stunden in der Woche an Freizeit verbringen. Aber es ist doch wichtig, dass wir in Bezug auf jeden Menschen Aspekte von Liebe und Freundschaft und Wertschätzung und Respekt hineinbringen. Und ich möchte euch jetzt mal ein Bibelvers vorstellen, der für mich in vielerlei Hinsicht total interessant war und der mir so eine gute Orientierung gegeben hat. Und bevor ich euch diesen Bibeltext vorlese, möchte ich euch einfach was über die Situation, in die Paulus diese Worte hineinschreibt, erzählen. Es ist der 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Es geht also um die Gemeinde in Thessalonich. Und Paulus beschreibt in dieser Gemeinde 3 nicht ganz einfache Gruppen von Menschen. Und überhaupt bekommt man so mit, wenn man diesen Brief liest, das war auch nicht unbedingt so eine leichte oder so eine einfache Gemeinde. Man kann ja zum Beispiel der ersten christlichen Gemeinde vieles nachsagen. Zum Beispiel, also die waren noch Herz und Seele und die haben, wenn einer Not hatte, dann miteinander geteilt. Aber eines wird man nicht sagen können. Es war eine homogene Gemeinde. Und auch die weiteren Gemeinden, die entstanden sind, die waren niemals so homogen. Alle haben sich geliebt, alle hatten die gleichen Ansichten, alle hatten das gleiche dogmatische Verständnis, also die gleichen Lehrsätze, an die sie sich gehalten haben, sondern da gab es manchmal ein hohes Maß an Spannung. Und wenn man den ganzen Brief so liest, dann stellt man zum Beispiel fest, also Paulus predigt und dann gibt es Leute, die auf einmal den Vorwurf erheben, also der Paulus, der macht es ja eigentlich auch nur wegen dem Geld. Boah. Dann gab es andere, die haben auf einmal so Panik verbreitet und solche Dinge von sich gegeben wie, oh nein, wir haben Jesus verpasst, wir haben die Entrückung verpasst und was machen wir denn jetzt? Und Paulus muss dann in diese Situation hinein sagen, Jesus ist noch nicht wiedergekommen und das liegt noch in der Zukunft. Und dann gab es andere, die haben sehr viel Frustration und Traurigkeit verbreitet, weil sie auf einmal erleben mussten, da sind Menschen aus ihrem familiären, verwandtschaftlichen Kontext gestorben und plötzlich war so diese Frage da, wo sind die jetzt? Also junge, gläubige Menschen, die Bibel komplett nicht vor sich hatten, die darauf angewiesen waren, gelehrt zu werden, Predigten zu hören. Die hatten auf einmal richtig Bedenken, was ist denn jetzt mit den Menschen, die schon gestorben sind? Und Paulus spricht, hey, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die, die jetzt gestorben sind und deren Tod ihr betrauert, die werden zuerst auferstehen. Also in so eine Situation, in so ein Spannungsfeld, schreibt Paulus hinein. Und jetzt lese ich euch mal diesen Vers vor. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und 15 lese ich noch mit dazu. Weiter bitten wir euch, Geschwister. So, und jetzt kommt's. Klingt erstmal nicht so attraktiv, aber hört einfach mal weiter zu. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und allen anderen Menschen Gutes zu tun. So, und das ist jetzt hier ganz spannend, dass Paulus irgendwie mal in die Gemeinde hineinschaut und er nicht allein alle Spannungsfelder benennt, sondern er ergreift so drei Gruppen von Menschen heraus, die nicht so ganz leicht waren oder die es, ich sag mal, in Bezug auf das Zusammenleben in der Gemeinde nicht immer leicht gemacht haben. Und er sagt nicht nur, oh, es gibt diese drei Gruppen und es ist manchmal auch echt total schwierig und lass uns mal frustriert sein und irgendwie beten, sondern er sagt in Bezug auf jede Gruppe, das könnt ihr tun. Und das ist quasi für uns eine gute Anweisung, wo wir mal schauen können, hey, auf wen trifft es zu und was kann ich jetzt für diese Person tun? Also die erste Gruppe, die Paulus herausgreift, das sind die Unordentlichen. So, jetzt kriegen vielleicht schon einige so einen Schock, die irgendwie so wissen, boah, ich bin eigentlich nicht immer so ordentlich. Ich bin zum Beispiel heute Morgen auch in mein Büro gegangen und habe gedacht, Montag ist der Tag, wo du aufräumst und da liegt nichts anderes an. Das steht in der Bibel, in der griechischen Übersetzung, ein Wort, Ataktos. Und das hat eigentlich erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand unordentlich ist zu Hause, sondern das ist ein Begriff, der stammt aus der militärischen Sprache. Und dieser Begriff zielt auf eine Person, die so rebellisch ist. Also stellt euch mal so Soldaten vor, alle stehen in einer Reihe und dann kommt der Befehl, alle einen Schritt nach vorn und alle gehen, aber der nicht. Aus irgendeinem Grund geht diese eine Ataktos-Persönlichkeit nicht. Und jeder von uns, der hat wahrscheinlich auch so ein Empfinden, so dafür so rebellische Menschen, die haben ja so diese Gedanken, nee, also ich würde doch niemals das tun, was alle tun. Also jetzt erst recht anders. Also eine Person, die im Grunde genommen nicht mit dem konform geht, was eine Gruppe für richtig hält. Das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, der in diesen Begriff noch mit reinfällt. Es gab damals zur Zeit von Paulus ganz unterschiedliche Lebensphilosophien, wie heute auch. Ne, also es gibt so Leute, die sagen, also ich bin so Hedonist, ich tue nur das, was mir Spaß macht. Und auch damals gab es so bestimmte Lebensphilosophien. Also es gab die sogenannten Stoiker. Also das waren so Leute, also ich kann doch nicht an Gott glauben, weil ich sehe ihn ja nicht. Also ich kann ja nur mit dem rechnen oder eine Lebensphilosophie entwickeln in Bezug auf das, was ich sehe. Und dann gab es unter anderem auch eine Gruppe, die nannte sich die Kyniker. Und das sind so Leute, die Paulus ein Brief weiter, also im zweiten Thessalonicher Brief, wie folgt beschreibt. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle auf, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus von Nazareth Ordnung in ihr Leben zu bringen. Also diese Kyniker, das waren so Leute, für die gab es ein ganz großes Ideal, wenig zu besitzen. Und das merken wir sofort, so je mehr du besitzt, das ist vielleicht ganz schön, aber je mehr Stress hast du. Hast einen Zweitwagen, bist du andauernd in der Werkstatt, hast öfter eine Reparatur und so ein Lebensideal dieser Kyniker war, wenig zu besitzen, um irgendwie glücklicher zu sein. Also sich aus den Verbindlichkeiten des Lebens irgendwie rauszuziehen. So, jetzt stellt euch mal Leute vor in der Gemeinde, die sich so aus den Verbindlichkeiten des Lebens rausziehen. Und für die es eine Freude ist, ernsthafte Themen ins Lächerliche zu ziehen. Dieser Begriff Kyniker, der korrespondiert mit unserem deutschen Wort Zyniker. Ja, also das waren so Leute, die hatten Freude daran, wenn ernsthaft diskutiert worden ist, diese ernsthaften Themen so ins Lächerliche zu ziehen. Ataktos. Und ein dritter Aspekt, der da noch drin steckt, wenn man dieses Wort so hört, ataktos, da steckt das deutsche Wort Takt drin und ataktos bedeutet, da ist jemand aus dem Takt geraten. Und deshalb führt er ein unordentliches Leben. Wann, unter welchen Umständen geraten Menschen eigentlich aus dem Takt? Es können Schicksalsschläge sein. Du verlierst einen Menschen, den du so sehr geliebt hast. Du verlierst deinen Job. Du verlierst einen guten Freund. Du verlierst Anerkennung und Wertschätzung. Du verlierst etwas, an das du dich total gebunden hast und auf einmal merkst du, du gerätst aus dem Takt, du lässt dich hängen, du verlierst so eine Lebensperspektive. Ich werde nie vergessen, in meinem Studium in Gießen, ich befand mich gerade so in der Vorbereitung auf das Graecum. Griechisch lernen, eine wunderbare Sache, aber auch nicht so einfach. Und ich bin durch die zweite griechische Prüfung, ich habe nicht nur das Hebraikum gemacht, sondern auch noch so eine Fachprüfung. Und bei der zweiten Prüfung bin ich durchgefallen. Fällt ein Christ durch eine Prüfung? Nee, ne? Eigentlich nicht. Aber ich bin durchgerauscht. Und für mich persönlich, ich kann euch gar nicht sagen, für mich war das wie ein Weltuntergang. Ich weiß noch, wie ich dann an dem darauffolgenden Sonntag nach Gießen in die Gemeinde ging. 500 Leute. Und ich dachte, man redet sich ja gewisse Dinge auch ein, 500 Blicke lasten auf deinen Schultern und jeder versucht mir zu erkennen zu geben, wie konnte das passieren? Hast du nicht genügend gelernt? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in den nächsten 2 Wochen, ich hatte dann Semesterferien, ich habe mich sowas von hängen lassen. Die Jogginghose habe ich gar nicht mehr ausgezogen. Ich habe mir auch nicht mehr die Haare gewaschen. Ich lebte einfach nur so in den Tag hinein. Und wir waren gerade frisch verheiratet und meine Frau hat sich das 2 Wochen angesehen. 2 Wochen. Heute denke ich, wow, was für eine Liebe hatte meine Frau damals für mich. Aber irgendwann, am Ende dieser 2 Wochen, schaute meine Frau mich an und sagte, jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du duschen, jetzt ziehst du dir eine neue Hose an und dann wird gelernt und dann machst du die nächste Prüfung und dann wird es gut werden. Und jetzt hörst du auf zu jammern, denn es ist total anstrengend und jetzt machst du das Beste aus der Situation. Was habe ich geantwortet? Ja, Schatz. Wisst ihr, das, was ich jetzt so humorvoll sage, ist im Grunde genommen das, was Paulus uns hier sagt. Er sagt, es gibt Leute, die geraten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus in so eine Sphäre, wo man sagen kann, hey, das ist eine gewisse Unordnung, die verlieren so ein bisschen den Plan für ihr Leben. Und was sagt Paulus, wie wir mit solchen Menschen umgehen sollen? Er benutzt einen Begriff nuteteo und das bedeutet, den Verstand eines anderen wieder zurechtbringen. Etwas sagen. Nicht aus der Position der Überlegenheit, sondern aus Liebe heraus. Und wisst ihr was? Manchmal denke ich in unseren Gemeinden, es wird so viel gedacht. So viel Stellungnahmen kreisen in den Köpfen der Leute, aber niemand sagt was. Es gibt Jugendliche bei uns im Norden, die sagen, und nicht wenige, wenn doch mal die Erwachsenen in meiner Gemeinde und auch die Ältesten und die Pastoren mal mehr sagen würden, was sie in mir sehen, wie ich als Jugendleiter das machen soll, wo ich schief liege, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und Paulus sagt, hey, Nuteteo ermahnt und ermutigt solche Menschen. Wisst ihr was, so diese unordentlichen Typen, die irgendwie so aus dem Takt geraten sind oder vielleicht auch manchmal taktlos sind in der Gemeinde, die können ja auch echt ziemlich anstrengend sein, ne? Also wenn jemand taktlos ist, das ist schon nicht ohne. Und Paulus ermutigt uns, und diese Sätze finden wir in der Bibel an so vielen Stellen, ermutigt und ermahnt einander. Fresst nicht alles in euch hinein, sondern sprecht auch mal Dinge in Liebe aus. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Jugendlichen, und der war auf so einer, ihr könnt euch das nicht vorstellen, auf so einer Negativwelle. Und irgendwann, ich habe so im Gespräch gespürt, vielleicht kennt ihr das, so nach 5 Minuten denkst du, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch, ich weiß gar nicht mehr, was der andere sagen will, ich spüre nur noch, dass eine dunkle Wolke über dem Gespräch liegt und irgendwie so eine Welle der Frustration. Und dann habe ich so gebetet, Herr, gib mir jetzt so ein gutes Wort, weil wenn das 5 Minuten so weitergeht, kann ich auch nicht mehr. Und auf einmal hatte ich so das Gefühl, ihm etwas zu sagen. Und habe ich gesagt, du, weißt du was, du strahlst im Augenblick so viel Negativität aus, und wenn du so weitermachst, dann glaube ich, wirst du irgendwann ziemlich allein dastehen. Ein paar Sekunden Stille, aber auf einmal waren wir in einem ganz ehrlichen, echten Gespräch, und es war gut. Und am Ende haben wir gebetet und hat sich was verändert. Das ist so die erste Gruppe, wo Paulus sagt, hey, sagt auch etwas. Die zweite Gruppe ist, mache ich etwas kürzer. Paulus spricht von den Entmutigten. Von im griechischen Urtext steht da die Kleinseligen. Wer ist damit gemeint? Es gibt in der Gemeinde Menschen, und vielleicht auch gar nicht so wenige, die sind so tendenziell mit sich selbst unzufrieden. Und die haben so das Gefühl, ich bringe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts Gescheites zu Wege. Und weil sie so empfinden, sind sie sehr passiv. Sie packen ihr Leben nicht an, weil sie so frustriert sind über sich selbst, weil sie nicht damit rechnen, dass da ein Gott ist, der in ihnen lebt. Und sie können es manchmal nicht ertragen, wenn in der Gemeinde Menschen auftreten, die so großselig sind, denen alles gelingt und die intelligent sind und die Geld haben, und das nagt manchmal so an ihnen, weil sie es kaum ertragen können. Und es bringt natürlich Konflikte mit sich bei diesen entmutigten Menschen. Kennt ihr entmutigte Menschen? Ich mache euch mal ein Beispiel. Du gehst morgen früh zur Bank, du gehst zum Geldautomat, und du siehst, ach du Schreck, rote Zahlen, Minusbereich, und du bist frustriert. So, dann sage ich dir, das ist nicht Entmutigung, sondern das ist ein Sinn für Realität. Du hast einfach kein Geld, das ist nicht schön. Aber es gibt auch Leute, die gehen zum Geldautomat, holen ihre Auszüge und sehen, wow, ich habe Geld, aber trotzdem liegt so eine dunkle Wolke auf ihrem Leben. Kennt ihr das, Entmutigung, wenn du dir rational diese Frage stellst, warum bin ich eigentlich so unglücklich, und du zählst die Dinge ab, hey, Beruf okay, Familie okay, Kinder okay, und alles müsste eigentlich gut sein, aber trotzdem bist du total entmutigt. Vielleicht bist du im Augenblick entmutigt, vielleicht hast du in deinem Leben auch oft so Gedanken, eigentlich bringe ich nichts Gescheites zu Wege. Hat Gott mich wirklich lieb? Ich habe das Gefühl, ich trete seit Jahren auf der Stelle. So, und jetzt hört mal zu, was Paulus auf einmal sagt zu dieser Gruppe. Da sagt er nicht, rückt den Verstand der Entmutigten zurecht, schaut mal, was ihr habt in Jesus, sondern Paulus sagt, hey, die Leute brauchen Trost. Wann bist du das letzte Mal so richtig getröstet worden? Wann hast du einem anderen Menschen mal deine Hand auf die Schulter gelegt und hast gesagt, hey, was brauchst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in Sachen Trost nicht immer so der Beste. Unsere jüngste Tochter, oder mittlere Tochter, nicht die jüngste, die hat so eine Muskelerkrankung, die hat einen ganz schwachen Muskelturnus und es passiert total häufig, sie spielt und fällt irgendwo hin und schon wieder eine Hose kaputt. Und Jessie und ich, wir sitzen auf der Veranda und trinken Kaffee und dann kommt sie und die neue Hose für 50 Euro gekauft oder noch mehr. Ich guck dann darauf und dann geht unsere Tochter zu meiner Frau und die tröstet sie einfach. Und ich spüre so, hey, wie hart bist du manchmal? Und wie viele Menschen gibt es in der Gemeinde, die Trost brauchen, denen zum Heulen zumute ist, weil sie mit irgendwas nicht klarkommen, weil sie sich selbst nicht akzeptieren können und so weiter. Und es gibt so unzählig viele Menschen, die trösten sich mit so viel billigem, unnützem Zeug. Das Bier im Kühlschrank, die Bilder abends im PC, aber das ist kein Trost. Und Paulus macht uns Mut, in der Gemeinde immer wieder so zu schauen, hey, wer braucht hier was? Und die letzte Gruppe, die Paulus hier identifiziert, ist die Gruppe der Schwachen. Ich habe mich so gefragt, wer ist eigentlich mit den Schwachen gemeint? Also geht es um die Glaubensschwachen? Geht es um die körperlich schwachen Menschen? Und da hat mir etwas weitergeholfen. Es gibt in der Bibel das Konzept, vielleicht kennt ihr das Konzept des schwächeren Bruders. Also das ist jemand, der Dinge als Sünde identifiziert, die überhaupt keine Sünde sind. Und er belastet seine Gedanken und seine Psyche damit und bringt sich im Grunde genommen selbst weg von Gott. Es gibt so viele Menschen auch in der Gemeinde, die sind vielleicht auch körperlich schwach. Oder die sind deshalb schwach, weil sie irgendwann einmal in ihrem Leben etwas erlebt haben, was ihre Seele zerfetzt hat. So, und Paulus sagt, helft diesen Menschen. Und ich glaube, wir Deutschen sind manchmal, was dieses Helfen angeht, nicht gut. Ich finde eine interessante Frage in einem Leistungsland wie Deutschland, wie lange helfen wir? Wie lange helfen wir einem Menschen, der schwach ist? Ich merke bei mir persönlich, dass ich spätestens nach 3 Monaten mir die Frage stelle, müsste sich das denn nicht jetzt schon längst mal geändert haben? Wie lange soll ich denn eigentlich noch helfen? Aber Menschen, die schwach sind, die gilt es manchmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum zu tragen. Jesus hat mal gesagt, Arme wird es immer bei euch geben. Wieso hat er das eigentlich nicht über Schwache gesagt? Wisst ihr warum? Weil es in der Bibel das Konzept gibt, dass die Starken die Schwachen tragen. Ich habe euch 3 Personengruppen vorgestellt, die Unordentlichen, wo Paulus sagt, hey, es gilt auch mal Dinge auszusprechen, den Verstand von Menschen wieder zurechtzurücken. Es gibt die Entmutigten, die Kleinseligen, die so oft unzufrieden sind mit ihrem eigenen Leben und die sollen wir trösten. Und es gibt die Schwachen, die aus unterschiedlichsten Gründen schwach sind. Und da sollen wir helfen und nicht nur 1 Monat, sondern 2 und länger, solange wie Hilfe nötig ist. So, jetzt könnte man sagen, ist eine tolle Strategie, kann man sich dran halten, ist vielleicht an vielen Stellen super hilfreich. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, wo wir sagen, Thomas, oder wo du sagst, Thomas, also wenn du die Person kennen würdest, dann würdest du selber merken, da hilft mir diese Strategie auch nicht. Und ich möchte euch in den letzten 5 Minuten ganz kurz etwas aufzeichnen, was mir sehr, sehr geholfen hat. Wisst ihr, im Umgang mit Menschen, die uns nicht so liegen, zählt nicht einfach nur eine menschliche Strategie. Wenn man den Thessalonicher Brief liest, dann liest man ganz am Anfang, dass Paulus sagt, Als ich zu euch gekommen bin, bin ich nicht nur mit Worten zu euch gekommen. Es gibt so viele Menschen, die machen so viel Worte. Sondern Paulus sagt, nicht nur Worte, sondern auch Kraft. Und immer wenn Paulus von Kraft spricht, dann meint er nicht seine eigene Kraft, sondern dann meint er den Heiligen Geist, dann meint er Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten. Und auch nach diesem Vers, den ich vorgelesen habe, merken wir, dass es noch eine andere Dimension gibt als die, die wir oft kennen. Wir bleiben oft so in dieser Dimension stehen, wo wir so sagen, hey, da sind Menschen einfach so unterschiedlich. Es gibt so viele Menschen und jeder Mensch hat so seine eigene Seele und was ist damit gemeint? Jeder Mensch hat so seine eigene Gefühlsprägung, er hat so sein eigenes Denken. Wir sind oft so bei der Ebene, wo es eben viel Streit gibt und unterschiedliche Meinungen. Und die Frage ist das die einzige Ebene, die es gibt? Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Das heißt, es gibt niemals nur diese eine menschliche, sichtbare Dimension, wo ein Mensch dich wahnsinnig aufregt. Sondern es gibt auch noch eine Dimension Gottes. Die Dimension des Heiligen Geistes. Und allein nur zu wissen, dass es diese Dimension überhaupt gibt, da muss noch nicht mal irgendwie ein Signal kommen, ist, glaube ich, für uns Menschen, die wir in Konflikten stehen können, unglaublich bedeutsam. Dass wir nämlich spüren, hey, das, was ich jetzt sehe, das, was mich jetzt total an eine Grenze bringt, ist nicht alles. Jesus selbst oder über Jesus selbst wird gesagt, er wuchs heran im Lukas-Evangelium und er wurde stark im Geist. Das heißt, wenn ein Mensch beginnt, an Gott zu glauben, Christ wird, dann lernt er langsam, diese Dimension kennenzulernen, aber er muss es lernen. Er muss lernen, diese Dimension immer mehr in sein Leben zu integrieren. Und wie können wir das tun? Paulus sagt nach diesem Vers drei Dinge. Hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte am Ende erzählen. Letztes Jahr sind meine Frau und ich mit den Kindern zu meinen Schwiegereltern gefahren. Und meine Schwiegereltern haben zwei Pflegekinder angenommen. Zwei Pflegekinder, der eine hat eine leichte Behinderung und der andere ist fast blind. Zwei Kinder, die aus schwierigsten Verhältnissen kommen. Und dann sind wir bei meinen Schwiegereltern und meine Frau und ich, wir waren so urlaubsreif und wir haben uns gefreut auf eine wunderschöne Zeit. Plötzlich sehen wir, wie die zwei ältesten Mädchen von uns gejagt werden von einem der Pflegekinder und dann hören wir so diesen Satz, ihr seht so sexy aus, ich zieh euch gleich aus. Ich habe meine Frau angesehen, sie hat mich angesehen und dann ging es auf einmal los. Wieso haben meine Schwiegereltern diese beiden Jungs aufgenommen? Meine Frau fing auf einmal an, du Schatz, was macht das mit unseren Kindern? Was tun wir jetzt? Wir müssen da irgendwas sagen. Das geht doch nicht. Und wir haben uns da selbst in Rage geredet. Das ging sogar so weit, dass wir wirklich so gedacht haben, jetzt gehen wir zu den Eltern, zu den Schwiegereltern und sagen, das geht so nicht weiter, sonst können wir nicht mehr kommen. Aber wir haben am Abend, haben wir so dafür gebetet, Herr, gib uns irgendwie einen Blick für diesen Jungen, dass wir ihm nicht Unrecht tun. Und am nächsten Morgen sitzen wir am Frühstückstisch und wir sind irgendwie ganz auf dieser Ebene. Oh, was wäre das schön, wenn der nicht hier wäre. Und wir haben Befürchtungen in uns und da sind Ängste. Und auf einmal guckt uns dieser Junge an und er fragt uns beide, sag mal, seid ihr auch mal in dieser himmlischen Stadt Jerusalem, die 2,5 1000, wie heißt es in der Offenbarung, Kilometer lang und breit und hoch ist und wo die Sonne nicht scheint, weil die Herrlichkeit Jesu diese Stadt erfüllt. Und auf einmal mussten wir so ganz tief schlucken. Und das haben wir gemerkt. Plötzlich haben wir so gespürt, wie nicht nur das eine Wirkung hat oder sich irgendwie zeigt, sondern dass plötzlich so eine andere Wirklichkeit, so eine andere Dimension in das Leben hineinbricht. Und ich möchte euch jetzt zwei Sätze sagen, von denen ich mir wünsche, dass ihr die insbesondere mitnehmt. Gerade im Umgang mit Menschen, die euch nicht so liegen. Vergesst niemals, dass es eine geistliche Dimension gibt. Und dass es niemals das alleine ist, was du siehst und was du im Augenblick fühlst. Und das Zweite ist, mir hilft es sehr, dass ich mir in bestimmten Situationen, wo ich mit Menschen konfrontiert bin, wo ich so spüre, irgendwas ist da, dass ich mir persönlich in dem Augenblick so die Frage stelle, stopp, was passiert hier nicht nur in meinen Emotionen, in meinen Gedanken, sondern was sagt mir im Augenblick der Heilige Geist? Vielleicht mal alle Ehemänner, kennt ihr die Situation? So plötzlich gibt's so einen Streit mit der Ehefrau und du betest so innerlich und du spürst auf einmal, dass das Problem nicht der Ehepartner ist, sondern dass das Problem darin liegt, dass du gerade wegen einer anderen Geschichte total geladen bist. Paulus sagt, dass der natürliche Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der sieht die Dinge immer ganz natürlich. Aber der, der den Geist Gottes hat, der ist in der Lage, nochmal anders zu denken und zwar die Dinge geistlich zu sehen. Man könnte auch sagen, die Dinge mal durch die Brille Gottes zu sehen. Und diese Frage stelle ich mir ganz häufig in Situationen, wo ich merke, mir hilft eine Strategie nicht weiter, dass ich mir bewusst mache, Jesus, was möchtest du mir jetzt sagen? Oder dass ich auch bewusst diese Frage mir stelle, stopp, was passiert hier gerade in der geistlichen Welt? Was ist das, was Gott mir durch seinen Geist jetzt sagen möchte? Und ich wünsche euch, dass ihr diese Strategien lebt hier in der Gemeinde, dass ihr schaut, so wer braucht auch mal klare Worte, wer braucht aber auch Trost, Unterstützung und Mut und Liebe und Wärme. Wer braucht schlicht und einfach Hilfe? Und dass ihr bei all dem nie vergesst, es gibt nicht nur das, was wir sehen. Es gibt einen Geist, der uns hilft, zu erkennen, was von meinen vielen Gefühlen, die jetzt gerade so eine Rolle spielen, ist denn Wahrheit? Und dann führt er uns manchmal Wege, an deren Ende stehen kann, nicht muss, dass es auf einmal eine Versöhnung gibt. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir für die wunderbaren, schön gemachten Menschen hier in der FEG Schneverding. Und ich danke dir, dass du diese Gemeinde so zusammengestellt hast, wie sie jetzt ist. Und danke, dass sie eine Gemeinde sind, die dein Leib repräsentieren in dieser Welt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Gemeinde schützt, dass du diese Gemeinde inspirierst und dass du immer wieder so eine Liebe, eine Wertschätzung, eine Wärme integrierst im Leben der Gemeinde, wo andere Menschen einfach spüren und merken, bei allem Unfertigem und bei geringer Größe, aber hier ist Gott irgendwie zu Hause. Und das bete ich in deinem Namen. Amen.